Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Hier sitzt wieder der großartige Robin Blase. Und weil wir das vor, ich glaube, fast einem Jahr schon mal sehr erfolgreich gemacht haben, denn eine unserer, ich glaube, die bestgeklickte Folge, die wir so haben, abgesehen von der ersten Folge, ist die Folge mit Le Floyd und Olli, die haben wir Leute aber heute nicht hier, deswegen, nee Quatsch, die mit den besten Freundinnen und die sind heute wieder da, hallo. Hallo. Na, ihr beiden, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben ja beim letzten Mal schon, über was haben wir da geredet? Über die Fußball-WM war das, also war es im Juni ungefähr. Ja, stimmt. Stimmt, wirklich. Ja. Ich kann mich an das Thema nicht mehr erinnern, nur an die Begegnung, dass es sehr warm war und ziemlich heiß. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ich weiß, das ist ein richtig flacher Witz. Die zweite Hälfte von dem ganzen Konstrukt kommt ja bei uns und das wird zum Thema passen, dein Nachname. Wir werden ja uns um Pornos kümmern. Ja, nicht verstanden, aber das ist so ungefähr das Humor-Level, was man braucht. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine zweite Folge in derselben Konstellation dann gleich bei Beste Freunde. Genau, bei uns reden wir über den üblichen Kram. Ihr seid wahrscheinlich wieder in dieser Position, wie immer alle unsere Gäste sind. Die kommen dann immer vorbei und sagen, ja, worüber reden wir? Nee, noch nie gehört. So, ich sage dann halt immer ja oder nein. Okay. Das passiert bei uns ganz häufig so. Wir haben heute aber wirklich, wir haben spannende Themen. Wir haben die About You Awards und da gab es ein Riesendrama. Riesendrama. Also auch Drama, was ich gar nicht bei den About You Awards abgespielt hat, sondern hinterher auf Twitter, so wie sich das gehört. Ja, aber wobei es vor Ort auch ein paar nette Anekdoten gab. Die hat eine Spielredakteurin niedergeschrieben und, wie ich finde, für mich meine Lieblingsnews dieser Woche, Samsung bringt ein neues Tablet raus, das Galaxy Fold, dessen coolste Mechanik ist, dass es kaputt geht, wenn man es faltet. Ja, das war diese Riesenkatastrophe. Und dann haben wir noch ein Update zu Kollega. Ja, und bevor wir damit anfangen, vielleicht einmal kurz Hashtag Werbung. Beste Freundin ist nicht der einzige andere Podcast, den es gibt. Es gibt noch einen weiteren. Einen anderen gibt es noch. Einen anderen weiteren Podcast, den ihr hören müsst. Das ist Beste Vaterfreundin. Und dann danach auf jeden Fall direkt Nie gehört. Das ist der Podcast von Gelo Revoice, moderiert von der genialen Katjana Gerz. Und da geht es um Leute, die eine Stimme bekommen, von denen man vielleicht sonst nichts weiß, nämlich Leute mit skurrilen Berufen. Genau, da gab es ja letztes Mal zum Beispiel den Beruf, hatte sie Escape Room Gestalter. Oder Lach-Yoga-Trainer. Lach-Yoga-Therapeut. Oder auch, ich glaube, das ist für euch auch mega spannend, den Beruf des Moderator. Oh, ja. Wir haben da schon überlegt, wir hatten die letzten Male schon überlegt, was gibt es denn noch für skurrile Berufe, die man so nicht kennt. Mir ist tatsächlich nichts eingefallen, was mir in den Jahren mal so über den Weg gekommen ist. Aber das sind wahrscheinlich so auch so altertümliche Berufe, so wie Fischausweider am Wasser. Aber das liegt in der Natur der Sache, dass du die Berufe, die man nicht kennst. Ja. Ich glaube, meine Mutter, oder die ist inzwischen nicht mehr, aber ich weiß es nicht. Also Freunde meiner Mutter würden auch sagen, Podcaster oder YouTuber oder Influencer ist ein Beruf, da muss ich mal einen Podcast machen. Aber kennt ihr das nicht, dass man irgendwann mal was aufschnappt? Das hat man irgendwo vergraben in den hintersten Regionen und dann denkt man irgendwann wieder dran, jetzt wäre so ein Moment, wo man an so einen Beruf denken könnte, aber mir fällt das immer nie ein. Aber falls ihr jetzt denkt, dann gucke ich mal rein und vielleicht finde ich einen. Einfach auf podstars.de/Stimme gehen und dann könnt ihr euch das da anhören. Sehr gut. Ja. Wir reden jetzt über ein Update. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ihr kennt bestimmt, bist du großer Kollegah-Hörer? Eher nicht so. Also ab und zu mal einen Song gehört. Ihr könnt keine Lines davon wiedergeben. Ich glaube, ich kenne nur einen Song. Du bist Boss. Du bist Boss. Ja. Genau. Aber bei dem krachte nicht der Mond ins Ghetto, ne? Das war massiv. Das war massiv? Ja, das war massiv. Weil der hat auch noch sowas wie Mondfinsternis, glaube ich, gemacht, der Kollege. Ist ja auch egal. Kollege ist nämlich neuerdings auch YouTuber. Ah. Das finden wir besonders witzig, weil er noch vor ein paar Jahren über alle YouTuber hergezogen ist und jetzt macht er halt denselben Scheiß. Wahrscheinlich überall, wo man Geld machen kann, ne? Genau, und bei dem Thema sind wir letzte Woche gewesen, denn er hat jetzt auch ein Bühnenprogramm gestartet mit so einem Coach zusammen und das nennt sich die Alpha-Offensive. Mit dem Bischof? Die Alpha-Offensive. Für 7.500 Euro, aktuell reduziert auf 2.500. Natürlich. Kannst du die Indie Lang Sess Arena ins VIP-Programm und in 10 Stunden bringt dir Kollege bei. Habe ich das schon mal gesehen? Ich weiß bei nicht. Bei Tony Robbins. Ja, finde ich toll, dass du denselben Bezug herstellst. Das ist nämlich das, was ich letzte Folge auch gesagt habe. Das ist quasi der deutsche Tony Robbins. Konsequenz jetzt. Wir hatten ja ganz viele Kommentare auch, weil wir haben darüber geredet und dann hast du natürlich die flammenden Verteidiger von Kollega und dann gab es dann einen, der sagte so, ja, nee, also in dem genau diesem Song, den nannte er nämlich Du bist Boss, da singt er nämlich, ja, man kann auch ein Boss sein, wenn man eine Frau ehrt und Und Kollega ist eigentlich ein Feminist. Und nur ein, und ich dachte so, ja, das klingt irgendwie nachvollziehbar, ist der Kollega vielleicht doch nicht so ein Arschloch? Und einen drunter schrieb dann ein anderer Typ so, nee, Moment, und hat dann eine ganze Liste von Zitaten aus seinem Buch zum Beispiel, wo er sagt, ja, die Bitch muss man mal richtig, der müsst ihr zeigen, wo es lang geht und die darf, hat nicht zu sagen, wo es lang geht, weil du bist der Mann, zeig ihr das, weil du bist ein Alpha, also im genau dieser Müll, den man da so annimmt. Das Ding war jetzt so, dass die Community, seine eigene Community, vor allen Dingen auf YouTube ist ihm total auf die Decke gestiegen. Ich hatte vorhin mal geguckt, er hat jetzt ein Entschuldigungsvideo gepostet, 30 Minuten lang, das Ding hat schon 25.000 Dislikes. Oh, geil. Deswegen er jetzt... mehr als der Diablo Immortal Trailer vielleicht. Ja, das glaube ich nicht. Deswegen jetzt, die Alpha-Offensive ist leider, und das, ich muss euch enttäuschen, Jungs, da könnt ihr keine Tickets mehr holen. Findet nicht statt. Oh. Weißt du, was ich an der ganzen Sache doch schön finde, wie teuer war es bitte, die Lanxess Arena zu stornieren? Mhm. Das hat bestimmt Geld gekostet. Das ist eine gute Frage, ja. Also ich tippe mal, was gehen da rein? 8.000, 9.000 Leute? Mhm. Mehr, glaube ich, so bei den Ach, wenn du die innen Video drin auf Days, ja, also stimmt. Wenn die Leute Stehplätze haben, dann mindestens 20.000. 20.000, so. Also würde ich mal tippen, das Ding zu stornieren kostet, also das Ding zu mieten 150.000 und dann zu stornieren, das war mehr als ein Kleinwagen. Wie ist das eigentlich? Ist das nicht ein Gangster-Rapper? Müsst ihr nicht eigentlich Angst haben, wenn er über den lästert? Wir haben schon häufiger über Gangster-Rapper gelästert. Okay. Bisher sind wir noch nie angeschossen worden. Okay. Ich glaube, die hören diesen Podcast einfach nicht. Also oh doch, der Kollege jetzt hört schon, den Podcast. Der hört beste Freundin. Der hört beste Freundin. Rüber. Oh nein. Der ist immer die ganze Zeit am Onanieren zu beste Freundin. Morgen klingelt es an der Tür. Hallo, hier ist Felix Blume. Ja. Ich fand es sehr witzig. Ich habe zwei Zitate aus dem Video rausgeschrieben. Er sagt nämlich an einer Stelle, 30 Minuten lamentiert er vor sich rum und wird zum Teil richtig emotional. Das kennt man von ihm gar nicht. Haut so mit der Faust auf den Tisch. Also, mir geht es nicht um die Kohle. Mir geht es darum, eine Message zu setzen. Ja, eine Mission. Unentgeltlich. Eine Vision. Ja, der hat auch genug Geld, warum? Ja. Genau. Ja, vielleicht nicht. Und dann sagt er da aber mehrfach so, ich biete nur das an, einen Wert, wo ich auch dahinter stehen kann. Und ich dachte mir die ganze Zeit, weil er immer wieder von diesem Wert, er hat ja so, das gibt ja diese 10 Stunden sind ja ein Wert, den er da rausgibt. Und er weiß ja, was das auch wert ist, was er dazu sagen hat. Und ich dachte, wie errechnet man, also gibt es da eine mathematische Formel, an der du Alpha-Haftigkeit errechnest und. Alpha-Haftigkeit. Ja, weiß dann, ich nicht. Dann biete doch eine Masterclass an, als Webinar oder sowas. Kann man mal pitchen. Das sagt er dann auch. Also er sagt, jetzt auf YouTube wird er dann, ich habe das jetzt storniert und dann werde ich hier einfach auf YouTube meine Alpha-Message, weil da macht er auch so Videos, wo er sagt so, hey, morgens aufstehen ist cool, abends ins Bett gehen und Zähne putzen ist wichtig. Wow, aber gar nicht schlecht, dann nimmt er sehr niedrigschwellig Erziehungsmaßnahmen wahr, die, glaube ich, manche Kollegahörer gut gebrauchen können. Deswegen, vielleicht darf man ihn dafür gar nicht so sehr verteufeln. Ich finde auch einen Tony Robbins jetzt nicht unbedingt problematisch, weil ich glaube, dass viele Leute daraus einen großen Wert ziehen für sich. Aber es ist natürlich auch ein Business, wo der Typ Millionen dran verdient. Ne? Also, Tony Robbins, muss ich sagen, aus meiner Perspektive finde ich schon bedenklich in manchen Aspekten. A, weil die Dinge aus der psychologischen Perspektive nicht so durchzusetzen sind oder nicht umsetzbar sind, wie er sie sagt. Das ist ja der typische, ihr seid Adler und ihr fliegt jetzt hier als Adler raus, Trainer. Ne? Und er hat vorher Verkaufsfernsehen gemacht. Und das merkt man ganz, ganz deutlich, wenn man ihn auf der Bühne sieht, wie er das gestaltet. Und wenn man sich eine schlechte oder eine Kopie von ihm angucken muss oder will, dann kann man sich Christian Bischoff angucken. Wir hatten letzte Woche auch so ein bisschen diesen Bogen geschlagen rüber zu diesen ganzen Flirt-Coaches oder was wir eher fanden, kennt ihr diese Pick-up-Artists, die erzählen euch die Mädels aus eurem Umkreis das auch immer, dass im Alexa oder um den Alex herum, dass sie immer vielfach angesprochen wird, da gehen die trainieren. Und uns hatte jetzt einer im Reddit-Forum angeschrieben, ich glaube flirtcoach.de oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen, der wurde mir letztens bei YouTube vorgeschlagen, genau. Ja? So, ich habe nicht mehr gesehen. Es gab eine Zeit lang, gab es so eine Hochphase, wo so Typen namens The Devil Method, der hatte die Methode des Teufels. Das ist in festen Händen hoffentlich. Ja, es kann sein. Und der schrieb jetzt auch, dass er zu denen gehört, die das auch scheiße finden, wenn man es nur fürs Geld macht oder wenn man halt das nur für die oder eigenen... Oder diese falsche Message auch. Also er sagt, er gibt seinen Klienten tatsächlich auch die Empfehlung, zusätzlich vielleicht tatsächlich noch in Therapie zu gehen oder so. Ne? Also ja, das macht nicht, ja Sinn. Also wenn du ja. an einem Punkt bist, wo du nicht in der Lage bist, soziale Kontakte von alleine aufzunehmen, dann ist vielleicht das Problem ein anderes. Er sagt auch, dass es nicht darum geht, eben diese Alpha-Gesellschaft zu erzeugen, wo man sagt, so jedermann muss so durch die Straßen gehen und die Eier hängen unten raus und dann die Frau, die vorbeikommt, so, na, Bitch, heute Abend, so, das ist, ihr beide würdet das tun, aber Auf jeden Fall, das ist unsere Methode. Wir sind richtige, ich glaube, wir sind Bäders. Ja. Bäder. Deswegen bin ich wahrscheinlich der Einzige ohne Frau und Kind hier. Ich glaube auch. Ja, weil du so ein krasses Alpha-Tier bist. Ja. Ja, du hast ja die Bitches einfach vom Hals gehalten bisher. Gib's doch zu, du hattest auch schon gebucht bei Kollegen. Ja, du lässt das jetzt eigentlich nur deswegen, weil es abgesagt ist. Das günstigste Ticket war 200 Euro. Die hätte ich gerade noch zusammenbekommen, aber da bist du wahrscheinlich hinterm Pfeiler und kriegst gar nicht mit, wie wirst du jetzt eigentlich Alpha. Das ist doch eine Krux eigentlich. Ne? Wer kann sich, wenn er nicht schon richtig Alpha ist, laut Kollegas Message überhaupt ein 2.500 Euro Training leisten? Das ist das Ding. Das ist halt das Traurige. Ich glaube, dass ganz viele Leute halt denken, so mir geht's richtig scheiße, aber die Kreditkartenschulden über 2.500 dafür, dass es mir danach besser geht, die nehme ich jetzt noch schnell auf. Also ich glaube, dass es ganz viele gibt, die sich dafür Geld leihen, die sich dafür verschulden und so weiter. Also ich weiß es nicht, aber es ist einfach eine Vermutung. Weil ich glaube, gerade Leute, die sich, und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass viele erfolgreiche Leute dahin gehen und sagen so, den nächsten Ferrari kaufe ich mir jetzt auch noch. Nee, er sagt im Video, dann fährst du halt einmal weniger in Urlaub oder kaufst dir eine Gucci-Uhr weniger. Ja, ist ein gutes Argument. Ja, da hat er aber auf jeden Fall den Realitätsbezug zu seiner Zielgruppe. Na klar, da sagst du nur so nach 2 Jahren Arbeit so, nee, dann jetzt Urlaub bei Kollega. Irgendwie 19. Reihe links B. In Köln. Kriegt man da noch irgendwas dazu, ein Handout oder so, wenn man da mitgemacht hätte? Oder ich glaube, du kriegst eine Box Merch wahrscheinlich. Und du kannst, also beim 2.500-Paket, da gab es noch so, da gab's noch ein bisschen was oben drauf. Wenigstens das. Gürteltasche. Eine Umarmung von Felix Blume. Heißt der so? Der heißt Felix Blume, ja. Schöner Name. Wirklich schöner Name. Mein Sohn heißt auch Felix. In ganz andere Bereiche reingehen können, als Florist oder... Nee, das ist dann, wenn er mit der Gangsternummer durch ist, kann er dann später so wie Sascha, macht er so auf Singer-Songwriter-Musik. Auch nicht schlecht. Oh, das finde ich finde ich richtig schön. Also ich meine, hat ja sie du eigentlich auch so ein bisschen gemacht. Ja. Also wenn Kollega so mit Mitte 40 so plötzlich als... Dann macht er die Beta-Offensive. Ja genau, was so nicht mehr Alpha Motivational jetzt. Songs so, steh auf im Morgen und mach dein Bett. Gangster-Rap ist in manchen Fällen gar nicht so weit weg von Schlager. Ja. Ne? Also wie die Taktung ist, wie einfach gerimt wird, also und die Wortspiele. Da gibt es bei dieser ein richtig gutes Format, das heißt Rap oder Schlager. Und da müssen Leute Lines raten, ob es Schlager oder Rap ist. Und es ist ganz oft super schwierig. Ja, auch Sido ist ja krass in diese Schlagerrichtung gewechselt. Also es hört sich zwar noch ein bisschen an wie Rap, aber eigentlich die neuen Titel hören sich an wie Schlager. Sido hat auch die Devise, wenn er einen Song oder einen Hit nicht an einem Tag schreibt, ist es kein Hit und dann lässt er das wieder fallen. Und ich glaube, aus der Perspektive könnte es entstehen. Aber die meisten guten Rapper schreiben relativ schnell, ne? Auch schreibt unglaublich schnell. Alle Schlager-Rapper als Ghostwriter? Wer weiß. Also, ja, klar, also ich glaube... Aber andersrum ist es bestimmt so. Ja, oder? Ja, das würde mehr Sinn machen. Doch bei den Toten Hosen an Tagen wie diesen mitgeschrieben, ne? Zum Beispiel. Und an Tagen wie diesen ist ja ein krasser Schlager eigentlich, wenn man so will. Also wenn sich die CDU daran vergreift, dann weiß man, es muss ein Schlager sein. Ja, ist eher so Stadion-Gröll-Musik, so kannst du im Warsteiner Zelt dann auf dem Oktoberfest dann schön spielen. BPM-Zahl verdoppelt und dann hast du plötzlich einen Rap-Song. Nee, oder so funktioniert ja meistens der Schlager. Ich höre das immer mit, drauf, wenn meine Oma das hört, dann ist es ja immer so, da kommt ein ganz normaler Song, aber es legt dieser Mitsch-Klatsch-Beat drüber. Wenn es die nicht gäbe, wäre das wahrscheinlich sogar gute Musik. Aber es ist immer dieses, damit die Omis genau wissen, so jetzt muss ich die Hände zusammenführen. Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage. Ihr seid ja Experten. Wenn jetzt du in Tagen wie diesen singst, wäre das unter Artikel 13 gefallen oder würde das darunter fallen? Ich glaube, es ist jetzt schon Urheberrechtsverstoß. Du hast hier gerade GEMA-pflichtige Musik gesungen. Das kann gut sein. Aber wobei so verstellt, dass es nicht... Also ich glaube, es ist eine Interpretation und ich glaube, in dem Fall würde das Zitatrecht, weil wir das ja hier auch noch als Fass-Satire und in einem redaktionell recherchierten... Das ist so eine dieser Fragen, die aufkommt. Wir hatten letzte Woche eine schöne Geschichte, wo schon die erste, die UG Media oder so? VG Media. VG Media. Die jetzt einen Lizenzvertrag von YouTube verlangt, Google. Jetzt schon. Oh. von Google. Und was hast du gesagt? Ich glaube, sie wollten 5% des Jahresumsatzes in Deutschland haben. dafür, also einfach irgendeine Zahl aufgerufen. Und da war YouTube noch gar nicht dabei. Das war nur für Google. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, wer zu VG Media gehört. Das sind so Sachen wie ProSieben, Sat.1 und Bertelsmann und so weiter. So viel zu den kleinen Künstlern, sollen profitieren. Also sehr gut, das läuft gut los mit Artikel 13. Ja, aber man fragt sich auch, wie dieses Gesetz überhaupt zustande gekommen ist, wenn so eine Zahlungsforderung kommt. Ne? Ja, genau. Na, da habt ihr bestimmt eine Folge zu gemacht. Da haben wir ganz viele Folgen mehr als zu gemacht. Habt ihr denn eine Folge dazu gemacht? Leider. Und betrifft das Thema ja nicht. Ich muss leider wirklich gestehen, dass es an mir vorbeigegangen ist und als es schon fast zu spät war, dachte ich, wir müssten eigentlich mal eine Folge drüber machen. Darum seid ihr auch hier. Deswegen seid ihr ursprünglich eigentlich. Wir reden ja gleich bei euch über Pornos und ich glaube, da wird Artikel 13 auch nochmal ein ganz, ganz schwieriges Thema. Tatsächlich gibt es da ganz viele Leute, die auch in den Kommentaren, ich lese das immer wieder, sagen, was ist denn eigentlich mit Pornhub? Und das fragen sie mit so einer Ernsthaftigkeit, das ist zwar nur geschrieben, aber ich glaube schon, dass da Leute schon mit dem Strick in der Hand stehen und mit dem anderen tippen und sagen, was ist mit Pornhub? Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch, also ich glaube gerade im Pornobereich gibt es unglaublich viel. Ja klar, das ist ja also die seit Jahren, die ganze Branche ist ja fast zugrunde gegangen daran, an dieser Art, wie Porno mittlerweile. Nur ich glaube, das sind oft Webseiten, die sind sowieso schon in solchen Ländern angesiedelt und sind sowieso jetzt auch schon so weit fern von irgendwelcher Rechtsstaatlichkeit, dass da nichts Großes sich ändern wird, aber gut. Wir kommen zum nächsten Thema und das ist eins, das vielleicht ihr auch mitbekommen haben solltet. Es gab ja letzte Woche die About You Awards. Das ist für uns beide immer eine Großveranstaltung. Robin hat so letztes Jahr ein Video gemacht, das ist viral gegangen. Das hieß, glaube ich, About You Awards, das stimmt mit euch nicht. Weil es da halt nur darum geht, na du, wie groß ist dein virtueller Penis? Und hier, so viele Follower habe ich. Ich bin wichtig, denn Follower. Und so wie man es jetzt hörte, ich habe es nicht geguckt, hast du geschaut? Ich hab mir nur hinterher so ein bisschen was durchgelesen, paar Schnipsel angeguckt und so weiter. Das war alles, aber es war sehr ähnlich cringy. Ja. Es gab zum Beispiel so einen Moment, wo Jerome Boateng wohl seine komplette Rede, die er gehalten hat, abgelesen hat. Und es klang wohl so, das hat die Spiegelredakteurin Anja Rützel, über die es jetzt gleich geht, hatte geschrieben, es klang so, als hätte er einen Erpresserbrief, den er vorlesen musste auf der Bühne. Und jemand hält ihm irgendwie so eine Waffe an den Kopf. Also ganz schlimm. Aber der Typ ist ja, der redet ja irgendwie immer so. Der ist so ein bisschen der Letzte, scheint er nicht zu sein. In Interviews ist der. Vielleicht auch einfach schüchtern, wer weiß. Manche sind auch einfach nicht dafür geboren, aber er kann hervorragend Fußball spielen, ne? Also. Ja. Das ist halt die Frage, ob man ihn dann deswegen für so eine Kategorie wie Sport als Laudato einlädt. Ich weiß es nicht. Ja. Aber der hat halt wahnsinnig viele, der hat viel Reichweite. Ich glaube, es ist einer der größten deutschen Instagramer. Ja, ja. Ich glaube, 6,5 Millionen oder so. Für die Veranstaltung, dass die Leute nur wegen der Reichweite einladen und nicht wegen der Qualität. Das war ja mein Kritikpunkt letztes Jahr. Scheinen sie dieses Jahr jetzt nicht unbedingt geändert zu haben. Damit beweisen sie es immer wieder selbst. Sonst wären wir vier doch auch da gewesen. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Wir alle Preise gewonnen. So, darüber hat dann Anja Rützel, über die habe ich gerade schon gesprochen, die kümmert sich beim Spiegel so um alles, was mit Trash-TV zu tun hat. So Temptation Island und wie sie alle heißen, Dschungelcamp. Und die hatten einen Artikel darüber geschrieben, den ich sehr witzig fand, indem sie zum Beispiel auch aufgedeckt hat, dass Greta Thunberg mit einem Preis ausgezeichnet wurde, auf einer Veranstaltung, wo alle mit einem Flieger durch die hingeflogen werden. Und dann vorher lief ein Clip, wo für so eine ganz dumme und unsinnige Aktion, glaube ich, 10 Influencerinnen nach Los Angeles geflogen. Zum Coachella wahrscheinlich wieder. Was richtig doof ist. War auf jeden Fall bei der letzten Veranstaltung so. Haben sie alle nach Coachella geflogen. Ja. Fire Festival wäre super, dann wäre es noch blöder. Dann hat niemand was davon gehabt. Ja, vor allem, ich glaube, auch bei einer Modemarke musst du halt ganz vorsichtig sein, wenn du einer Umweltschützerin einen Preis gibst. Ne? Also ich habe mich jetzt nicht groß mit den Fertigungsbedingungen der Kleidung auseinandergesetzt, aber... Eher so für Menschenrechte, weil es geht, glaube ich, darum, dass die ganzen kleinen indischen Kinder die Hände da an der Wolle aufschneiden. Das weiß ich nicht. An der Robbenwolle. An der Babyrobbenwolle. Babyrobbenwolle, ja. und unter anderem las man bei ihr zum Beispiel, dass ein Paul Ripke auf der Bühne stand, den ich nur durchs Fotografieren kenne. Ich weiß gar nicht, wie der so zum Social-Media-Typen geworden ist. Und Fotos, Instagram. Also voll lit und voll dope. Ja, Den Jugendwortschatz aufgeschlagen. Lit. Ja. Lit und hat er das von seinen Kindern aufgegriffen, wenn er welche hat? Ich weiß es nicht. Seine Fotos und seine Kinder, glaube ich. Die sind alle lit. Alles ist da lit. Ich glaube, lit ist ein Gebot, das nehme ich mal an. Ich meine, wir gucken ja YouTube und da die ganzen jungen Dinger, die da Videos machen. Ich glaube, lit sagt keiner. Oder keiner mehr. Aber es ist durch. Ich glaube, es gibt schon aber mehr Jugendsprache, als uns eigentlich bewusst ist, was Kinder so in Schulen sagen. Aber ja. Meint der Sohn meiner Ex-Freundin, der hat immer, der hat auch immer so Sachen so, unendlich mies, hat er mal gesagt. Unendlich mies stand für gut. Also ich habe da auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass wenn etwas mies geil war, dann war es halt nicht mies und auch nicht geil, sondern es war schon richtig geil. So ähnlich wie stabil. Stabil, das haben wir 1944 gesagt, aber das ist jetzt falsch, 94 wollte ich sagen. So alt bin ich, ja noch gar nicht. 1944 bitte noch stabil in Deutschland. Ich wollte 94 sagen. Stabil. 94, so alt bin ich ja nun auch noch nicht. Also entschuldige. Also auf die Trümmerfrauen vielleicht. Nichtsdestotrotz gab es dann einen Abschnitt, der hat für Armani-Gate gesorgt, wie ich es gerne nenne, denn sie hat die Komikerin, beziehungsweise möchte sie nicht mehr heißen, Inissa Armani hat sie als solche bezeichnet, denn Inissa Armani stand auf der Bühne, hat auch eine Rede, ich weiß gar nicht für was, gehalten und sagte dann, dass sie keine Komikerin mehr sein möchte, die Presse nennt sie immer so und wenn das noch einmal passiert, dann wandert sie aus, dann geht sie nach Nicaragua. Das ist übrigens, das hast du vorhin angemerkt, dieselbe Person, falls ihr sie nicht kennt, die hat früher bei ProSieben so eine Sendung moderiert, die niemand gesehen hat. Wie hieß die? Fernsehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit hieß sie. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn diese Armani, Studio Armani, ja, stimmt, genau so hieß sie, du hast recht, ja. Und die hat neulich auf dem Computerspielpreis doch auch so hart in die Tonne getragen. Genau, die war auch, also die scheint gerade von Preis zu wandern, vor allem auch Preise in dieser Szene, weil ich habe genau mit denen jetzt, sie auch nichts zu tun hat. Genau, zwei Wochen vorher, obwohl Mode weiß ich jetzt nicht, aber zwei Wochen vorher hat sie auf dem Computerspielpreis, wo wir hier ja auch drüber gesprochen haben, hat sie Dorothee Beer, also unsere Internetministerin, als nuttig bezeichnet, weil sie ein schulterfreies Kleid anhatte. Ja. Und deshalb haben sich auch viele darüber aufgeregt, dass sie auf der Bühne generell eine andere Frau für ihre Kleiderwahl als nuttig bezeichnet, aber dann auch noch die Ministerin, die auch da Mitveranstalter ist. Also ich fand die Klamotte gut, die sie anhat. Hätte mir sehr gut gefallen. Ja. Fand ich auch, ja. Ich fand die auch gar nicht schlecht. Ja. Angie hätte ich da auch gerne mal drin gesehen. Ne? Hat was Sexuelles. Angie war ja da einen Tag vorher, oder? Die hat auch den Computerspielpreis eingeweiht dieses Jahr. Das weiß ich Jahr, nicht. Aber für wie viel Euro würdet ihr euch die noch auffädeln? Da können wir dann bei euch im Podcast drüber sprechen. Würdest du es machen, einfach der Sache will? Also ich glaube, Angie würde ich wirklich auch umsonst noch mitnehmen. Einfach weil es die so ein Kanzlerin ist. Blech Kuchen nee. auf den Kopf noch dabei. 12 Euro wäre es mir schon wert. Aber was ist das denn für ein Begriff? Da macht man sich viel zu wenig Gedanken drüber, finde ich immer. Ja, ja. Wobei ich mir bei Robin nicht sicher bin, dass ich nicht häufiger mal Gedanken drüber macht. Ob er die Angie auffädelt? Ja. So. Warum? Wie kommst du? Also, ich finde, wir schweifen hier extrem viel. Da können wir dann gleich bei euch im Podcast drüber reden. Das ist hier völlig fehl am Platz. Ob der Dave Lloyd darüber nachgedacht hat, als er sie interviewt hat, würde ich gerne mal wissen. Kam die Frage auch? Das können wir ihn tatsächlich fragen. Der hatte Kontakt mit ihr unterm Tisch, so mit den Füßen. Das ist ein ganz privates Interview. Als Politikerin bist du eine extrem gute Füßlerin. Gut, nachdem wir uns über den Sexismus von Inissa Armani aufgeregt haben, die eine Politikerin als nuttig bezeichnet hat, haben kommt wir direkt unser ganz bewiesen, dass wir das auch können. Für mehr Sexismus bitte bei den besten Freundinnen einschalten. Es ging dann halt im Grunde rund, weil Anja Rützel genau das tat. Sie hat nämlich immer wieder Komikerin geschrieben in diesem kurzen Abschnitt. Das war so 10 Zeilen oder so. Hat sie dann richtig vom Leder gelassen. Und das hat Inissa Armani komplettest getriggert. Die hat dann auf Instagram ein paar Stories rausgehauen, wo sie sich aufgeregt hat über Anja Rützel und ich glaube sogar dazu aufrief, der Dame doch mal was zu schreiben, oder? Also ich glaube, ja. Das finde ich sowieso mal wahnsinnig schwierig, wenn du mit Reichweite, und die hat irgendwie 500.000 oder eine halbe Million, ein bisschen mehr. 500.000 oder eine halbe Million. Ihr könnt einfach mal alle die Schnauze halten. Ich mache nämlich hier weiter. Das ist nämlich, wie nennt man das? Nicht Sexismus, nicht Rassismus, sondern was macht ihr hier? Dyskalkuli. Das ist mentales Waterboarding, finde ich. Jedenfalls Shaming. Benachteiligung Behinderter, hätte ich jetzt gesagt. Hat Anja Rützel hat einen mega Shitstorm abbekommen. Also sie schrieb auf Twitter dann, dass sie seit Stunden am selben Tag dann noch von Leuten niedergeschrieben wurde, Morddrohungen bekommen hat, als AfD-Nutte bezeichnet wurde, generell als Rechte, weil der Gedankengang dahinter war wohl, dass wenn sie Komikerin schreibt, nachdem Inissa Armani sagt, sie verlässt das Land, wenn man sie als Komikerin bezeichnet, was ja an sich schon eine völlig absurde Nummer ist, dann muss das ja rassistisch konnotiert sein. Das war quasi ein indirektes Ausländer raus. In dem, wenn ein Ausländer sagt, oder sie ist ja gar keine Ausländerin, sie ist einfach eine Deutsche mit Migrationshintergrund. Also man kann doch so unkompliziert Ausländer raussagen, indem man Ausländer raussagt. Da muss man doch nicht sagen, da muss man es doch nicht so verklausuliert. Das wäre den Lesern des Spiegels ein bisschen zu platt. Ja, ja, jedenfalls, Anja Rützel war ziemlich platt und fertig mit der Welt. Endlich kennt die mal jemand, ist das super für die. Ist auch fast ein Pornoname. Ich kannte sie schon vorher. Nee, Pornoname kommt jetzt gleich, nämlich Ralf Rute. Oh, yes. Der kommt nämlich noch rein. Das ist ein Comic-Zeichner, der macht auch auf YouTube so Comic-Strips. Und der dachte sich, das ist doch witzig. Ich fand es gar nicht so schlimm, was er postete. Er hat dann geschrieben, er hat nämlich gleich eine Reiseempfehlung mitgetwittert. Der hatte einen Flug rausgesucht nach Nicaragua und hat dann geschrieben, ja hier, viel Spaß dann im Ausland. Und dummerweise war das Vorschaubild, war so ziemlich... Hat nicht die beste Seite gezeigt. Nicht die Seite von Nicaragua. Ich störe mich übrigens ein bisschen an dem Wort Nicaragua. Ich glaube, es heißt Nicaragua, oder? Ich glaube auch. Ich sage immer Nicaragua, weil wir in der Schule... Jetzt hast du es gerade auch richtig ausgesprochen, oder? Ja, davor war es so ein bisschen auch grenzwertig. Auch leicht rassistisch. Ihr könnt nicht mal... Nicaragua. Das war nicht so gemeint. Habt ihr das auch? Wir haben noch Pakete zusammengestellt für Nicaragua. Ja, ach, wirklich? Ja. Nee, leider nicht. Wir hatten das auch gemacht. Ja, wir mussten dann immer was mitbringen und haben dann Pakete zusammen. Habt ihr da tatsächlich Sachen reingemacht, die Leute da gebrauchen konnten oder nur die ihn nicht mehr gebrauchen konnten? Naja, konntet? Also klar, meine Mutter. Endlich mal wieder mit der Deutschen Post ausmisten. Meine Mutter hat gesagt, so was, welches Kuscheltier willst du nicht mehr haben? Ja, da gibst du doch nicht Pittiplatsch her, also mit dem du dann noch voll am Bonden warst zu dem Zeitpunkt. Mit 16. Schwierig, ne? Mit 16, genau. Ralf Rute hat dann daraufhin auch Shitstorm bekommen, weil es hieß, er wäre ebenfalls rassistisch. Ja. Wie kann man denn jemandem sagen, quasi... Er hat diesen Tweet nach 4 Sekunden laut eigener Aussage gelöscht. Also der war... Weil er selber merkte, dass er hat ein ungutes Gefühl gehabt. Ich hätte ihn stehen lassen, sobald ich... Auf jeden Fall. Wer weiß, ob der Shitstorm nicht nur deswegen ausgelöst worden ganz oft ist, weil er ihn gelöscht hat. Ja, passiert sowas. Ja. Aber wir hatten ja letzte Woche ein ähnliches Thema. Also ich finde, er hat da das ganz toll... Da gab es nämlich Blasegate Ich habe was Unlustiges getweetet. Robin Blasegate. Auch ein guter Pornoname übrigens. Und er hat das, finde ich, ganz toll auf Twitter aufgearbeitet, wo er halt nochmal erklärt, so, sie könnte mir viel vorwerfen und vielleicht war das auch jetzt unpassend, aber rassistisch bin ich auf keinen Fall. Also ist eine ganz wichtige Stimme, der obwohl er so relativ seichte Unterhaltung mit seinen Comics macht, ist der super outspoken auf Twitter. Ja. Also bei Themen wie Sexismus, Rassismus ist der immer einer der Ersten, die mit reingrätschen und sagen, hey, so geht's nicht, sich auch mal ganz klar positionieren. Und da dann so ein Ding daraus zu machen, ist völlig absurd. Also vor allem, weil es ja die Falschen trifft. Also ich finde, es gibt so viele Dinge, wo du dich... Hat die besten Freunde nicht getroffen. Ja, es gibt so viele Dinge, wo du dich auf jeden Fall aufregen solltest. Jetzt gerade diese Woche wieder Boris Palmer. Ist auch Twitter jetzt gerade auch wieder ein Skandal gewesen. Das ist der Grünen Bürgermeister von Tübingen. Der hat auf den Sack bekommen, weil er sich darüber aufgeregt hat, dass auf der Website der Deutschen Bahn zu viele Schwarze zu sehen sind. Ja, oder generell zu viele Leute, die halt nicht einfach ganz eindeutig weiße Menschen sind, bis auf Nico Rosberg. Das sind halt deren... Ich glaube, NASA in Ecke ist da dabei, hat einfach so die Leute, die sie halt als Werbegesichter nutzen, sind halt auch auf ihrem Banner. Und da regt sich jemand auf, der Bürgermeister ist von den Grünen darüber, dass das nicht weiß genug ist. Und da haben dann auch sehr viele Leute sich dagegen gestellt und gesagt haben, nö, so nicht. Auch die Deutsche Bahn übrigens, finde ich, hat sehr schön getwittert, dass sie sich da dahinter stellt. Und was meint ihr, wie lange die für so einen Post brauchen, bis der durch alle Abteilungen die ganze Deutsche Bahn schnell, lahmgelegt. Das ist eine gute Frage. Wir hatten jetzt das in den letzten Wochen immer wieder, weil Donald Trump ja alle möglichen auch Urheberrechte zerstört, indem er zum Beispiel bei Game of Thrones sich immer wieder bedient, Musik nutzt. Neulich hatten wir den Fall, da hat er, glaube ich, Musik von Batman vs. Superman oder irgendwie Justice League hat er benutzt, um einen seiner Wahlwerbespots, und dann hat Warner Brothers das Ding gestrikt, musste runtergenommen werden. Und HBO hat jetzt sich mehrfach schon gegen ihn ausgemacht und gesagt, ey, du kannst nicht einfach unser... Ja, der nimmt immer so Game of Thrones Poster und shoppt sich da selber rein. in den Iron Throne. Und die machen das auch ganz häufig, dass sie dann und sich gegen den mächtigsten Mann der Erde zu stellen. Gut, das ist bei Donald Trump jetzt sogar gar nicht mal so einfach. Hat er morgen wieder vergessen. Auch einfach ist ja so ein bisschen auch schick, sich gegen den Präsidenten zu stellen. Aber sich gegen den grünen Politiker zu stellen als Bahn ist schon... Ja, wenn er so eine Aussage ich glaube trifft. Auch, dass ja, gut, ich meine, der ist auch innerhalb der Grünen sehr, sehr, sehr umstritten, würde ich mal sagen. Ist ein schwarzes Schaf. Ich muss sagen, manchmal finde ich, wenn ich diese ganzen Shitstorms so höre und denke, worüber sich Leute so aufregen und was wieder debattiert wird, auf der Welt passiert so viel und wir kümmern uns dann darum. Und ja. Ja, wie viele Tweets zu Sri Lanka zum Beispiel? Ja, also wie viel Energie würden wir als Deutsche als oder als Europäer oder als die Welt aufbringen, um was anderes zu tun, was wirklich Veränderungen in der Welt schaffen würde? Ja. Das finde ich ist immer so eine krasse Sache. Ich hatte so einen interessanten Post gestern gesehen, das war glaube ich bei Instagram, da hatte jemand den brennenden Regenwald gezeigt und meinte, hier, das ist übrigens auch ein Brand im Regenwald, der brennt übrigens jeden Tag, das ganze Jahr durch, weil sie den wegen dem Palmöl verbrennen. Aber ich habe bei Notre Dame einfach romantische Erinnerungen beim Regenwald nicht. Nee, und da schreiben sie, ich weiß gar nicht mehr welche, ich glaube es L'Oreal oder so, hat. Ach, die dann auch für den Notre Dame gespendet sind auch die, und haben, die verbrennen den Regenwald und haben jetzt aber Geld für Notre Dame 500 gespendet. Millionen waren das. Ja. Irgendwie sowas, ja. Also das ist schon, also da kann man schon, ich finde es immer gut, ich sehe das so wie du, es ist Quatsch, sich über jeden Kram aufzuregen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass es immer wieder Menschen gibt, die genau sowas sagen. Ja. Das muss nicht als Shitstorm enden, aber so ein einzelnes Bild, was so Leute wie ich sehen, sich darüber Gedanken machen und das vielleicht teilen, hilft schon eine ganze Menge. Ich finde es auch komisch zu sagen, ne, sich darüber aufzuregen, dass Leute Notre Dame unterstützen wollen, dass ja, das heißt so, hier, wir spenden jetzt für dieses Ding. Auch ich finde beides gut. Regenwald nicht abbrennen, Geld für die Umwelt spenden und dann auch noch für den Notre Dame. Also ich finde einfach, Notre Dame zeigt, wie Menschen funktionieren. Ganz, ganz deutlich. Also wir konzentrieren uns oder wir verbinden uns immer mit einem Einzelschicksal. Regenwald ist so abstrakt, ey, das ist so weit weg. Wer von euch war schon im Regenwald Urlaub machen, ne? Ja, keine Ahnung. Also die wenigsten von uns. Aber Notre Dame hat jeder oder die meisten schon mal live gesehen und damit verbinden wir uns. Und außerdem ist es so was Prestigeträchtiges und darum lohnt es sich dafür zu spenden. Was Schönes. Und es ist ja was Schönes und wir verbinden damit in irgendeiner Form eine Emotion, was wir mit den meisten anderen Dingen nicht tun. Also ich verbinde leider sehr wenig Emotionen. Ich weiß aus dem Verstand, dass Regenwald sehr wichtig ist und Notre Dame ist überhaupt sehr unwichtig, aber trotzdem ist für uns emotional Notre Dame viel wichtiger abgespeichert und da, wo die Emotionen hingehen, geht unser Geld hin. Und das finde ich ist das eine. Aber ist das nicht auch, also A, ein Bildungsthema und B, ein Medienthema? Also dass dadurch, dass eben jede Zeitung, jede Nachrichtenorganisation sofort Brand in Notre Dame als die Schlagzeile aufmacht, reden alle drüber, es ist Twitter-Headline Nummer 1, aber über Regenwald brennt jeden Tag, das kommt ja nicht auf die Titelseite. Das kommt weil ja es irgendwie halt jeden Tag ist. Ja. Und weil wir unser Verhalten eigentlich verändern müssten. Also dieses brennende Regenwald-Thema, das resultiert ja aus unserem Konsumverhalten. Aber wahrscheinlich ist Notre Dame in Flammen aufgegangen, weil irgend so ein Restaurateur gesagt hat, oh, die Zigarette schnipse ich hier mal in den Dachstuhl. Wurde heute übrigens debunked. Also das ist wohl keine Zigarette, die diesen Brand ausgelöst haben kann. Was es stattdessen ist, weiß keiner. Das können die versicherungstechnisch auch ganz schlecht aufschlüsseln, was tatsächlich war. Lass das mal ein Typ mit der Zigarette gewesen sein. Wie sieht sein Leben danach aus, ne? Es gibt ja auch eine riesige Verschwörungstheorie um diesen Brand um Notre Dame. Ich habe mich da nicht Ich weiß ja nicht, was auch auf jeden Fall. Haben wir auch schon letzte Folge. Die Gelbwesten waren. Was ist denn die? Könnt ihr mich mal kurz aufklären? Die Gelbwesten waren. Also, am Anfang war es natürlich ein terroristischer Anschlag. Ja, klar. Gegen die Kirche und das wird jetzt totgeschwiegen und so weiter. Und die AfD hat ja auch direkt wieder Tweets rausgehauen dazu, während das noch lief. Sollte man nicht machen, währenddessen tweeten. Um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ich fand, Ralf Ruth hat da sehr toll drauf reagiert, hat das sehr gut aufgeschlüsselt. Und ich finde, um jetzt mal die unpopular Opinion zu beziehen, ich finde tatsächlich zwei Punkte, die Enissa Amani gemacht hat, ganz okay. Die würde ich auch teilen. Das eine ist, der hat nichts damit zu tun, dass es gerechtfertigt, einen Shitstorm auf die Journalistin zu senden, aber was sie gesagt hat, ist, es ist tatsächlich für Leute mit Migrationshintergrund schwierig, in den klassischen Medien hochzukommen. Die meisten Leute, die man da sieht, sind halt weiße alte Männer oder auch alte Frauen, aber da sind jetzt weniger Leute und ich habe tatsächlich eine Studie, auf die ich nachher auch nochmal zu sprechen kommen möchte, gerade gelesen, in dieser Studie zu YouTube haben die festgestellt, dass in den Top 100 Kanälen im Verhältnis zu allem überproportional viele Leute mit Migrationshintergrund auf diesen Kanälen vorkommen. Dass die neuen Medien halt für Leute, die jetzt eben von den klassischen Medien vielleicht tatsächlich übersehen werden in vielen Fällen. Auch ein Aurel Merz hat das neulich getweetet, den ich auch sehr schätze. Der meinte, er ist schon ganz oft von Fernsehsendern abgelehnt worden, weil sie meinten, er sei zu exotisch. Und da zu sagen, okay, aber auf YouTube kannst du dir halt selber oder auf Instagram auch, kannst du dir selber das bauen. Ne, das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Leute aus der LGBT-Community und so weiter. Und das sind ja genau die, die man auch beim About You Award gesehen hat. Da waren viele, die du jetzt normalerweise wahrscheinlich nicht auf ProSieben sehen würdest. Und deswegen kann ich verstehen, in Teilen, warum sie das dann direkt so persönlich trifft, dass sie das Gefühl hat, sie wird von einer Journalistin aus den klassischen Medien angegriffen, dafür, dass sie da jetzt ist. Wie gesagt, das kann ich nachvollziehen, aber sie greift es halt völlig aus dem Kontext, weil ich glaube nicht. Was sie daraus macht, ist doch völlig, absurd. Aber also den Ansatz, diesen einen Punkt, der war in all diesem ganzen weirden Geschreibe, was sie da gemacht hat, irgendwo drin verworren. Hast du diese Theorie mitbekommen, die heute nochmal rumging, dass sie mit jemandem auf Bilder zu sehen ist und auch auf Twitter und Instagram zu tun hat, der zu einer Gruppe gehört, die sehr Erdogan nahe ist. Ja, also, aber das finde ich ist genau das Gleiche, wie Ralf Rute vorzuwerfen, er wäre Rassist. Die sind mal auf dem Bild zusammen gewesen und deswegen ist das jetzt ein... Ist das 36 jetzt, Meter entfernt. Ist das, jetzt ein Erdogan-Push? Das ist so eine Gruppe, die wohl in Deutschland die liberalen Muslime irgendwie auf so eine ich habe es nicht richtig verstanden, beziehungsweise nicht richtig gelesen, sagen wir es so. So wie ich es verstanden habe, ich habe es vorhin nur überfliegen fliegen können, weil es heute Morgen erst aufkam und ich dann aber auch los musste. Der grundlegende Gedanke dahinter war, um es kurz runterzubrechen, ist, dass sie zu einer Gruppe Kontakt hat, die bewusst auf diese Rassismus-Schiene drücken will, um quasi zu sagen, hey, ihr Muslime werdet hier unterdrückt in diesem Land, also gerade auf die jungen Türken auch Einfluss nehmen möchte, die in Deutschland leben, indem sie das Rassismus-Thema immer wieder in den Mittelpunkt schieben. Ich will diese Theorie, auch weil ich mich nicht genug belesen habe, gar nicht großartig untermauern, aber das war ein Ding, was jetzt aufkam, zumindest auf Twitter. Das ist, muss man immer dazu sagen, muss man immer mit viel Salz auf einem Löffel packen, weil das sind dann eben auch Leute, die dann gerade so Leute, die sich auf den Schlips getreten fühlen, ihre eine kleine Agenda sich zurechtbiegen und dann auch immer in alle möglichen Sachen was reinbiegen, aber und es gibt ja viel, viel bessere Beispiele von tatsächlichem Rassismus, über die man sich aufregen kann und vielleicht auch sollte. Also deswegen verstehe ich das nicht unbedingt, warum man dann auch sowas strikt reden muss. Anissa Amani hat ja ihren persönlichen Fall nicht. Anissa Amore ist einfach eine total attraktive Komikerin, die ich total wertschätze für das, was sie macht. Komikerin sollst du ja nicht sagen. Was war denn der zweite Punkt? Einfach ein Witz. Der zweite Punkt war, ich finde es schon komisch, egal ob jemand jetzt lustig ist oder nicht, zu sagen... Also ich meine, den Punkt hat sie ja selber in den Raum geworfen, deswegen ist es so ein bisschen hinfällig, aber zu sagen so, deine Witze sind scheiße, also flieg halt in ein anderes Land, wir wollen dich hier nicht mehr. Egal, ob Rassismus hin oder her, da ist das halt irgendwie so völlig überzogen. Ich glaube, da geht es um die, das wirkt schon sehr arrogant, wenn du dich hinstellst, also ich möchte von der Presse nicht mehr so genannt werden. Natürlich fühlt sich irgendeiner dazu berufen und sagt dann, dann nenne ich dich jetzt extra so. Da treffen doch nur Egos auf Egos. Ja, also, und dann aber nicht die Größe zu haben, weil es gab ja noch einen Fall von Micky Beisenherz hat für den Stern noch einen Artikel geschrieben, und schrieb dann darin, dass es halt, hat vor allen Dingen über ihr gekränktes Ego geschrieben, woraufhin sie sich wieder genötigt sah, auf Instagram gegen ihn zu schießen, hat ihn als fake Ratte bezeichnet. Hat aber ihm auch wieder was gebracht, ne? Allen bringt es doch am Ende wieder was. Ja. Ich würde gar nicht sagen, dass es da um bringt dem oder dem was geht. Na klar, also ich glaube, Micky Beisenherz. Rap Beef? Ja, ist Rap Beef. Schlager. Rap hat auch Beef. Ja, also ich finde dann am Ende immer alle scheiße, nicht einen plötzlich besser. Und ich entdecke dadurch auch niemanden, wo ich jetzt sage so, geil, da hat die jetzt mal richtig ausgeteilt, der folge ich jetzt auf Instagram. Also so die 500.000 Follower oder die 500.000, wie wir es auch nehmen, ihr Mathe-Genies, die bleiben eh bei Inissa Amani. Ich glaube aber kaum einen, der jetzt... wechseln zu Micky zum Beispiel, weil sie das witzig fanden. Oder rüber zu Anja Rützel. Weil die schön attraktiv ist einfach, weil eine tolle Frau. Schön, dass wir das nochmal festgehalten haben. Ja. Wir haben ganz noch, wichtig. Ich würde jetzt einmal kurz nochmal Hashtag Werbung sagen. Ja. Nämlich auch ein ganz tolles Medienprojekt, wo ganz viele unterschiedliche Menschen involviert sind. Avengers Endgame. Ja. Leute, die Menschen, die fliegen können, Menschen, die Laser aus den Augen verschießen. Wirklich, also die haben jede Art von Superheld haben sie da integriert. Das ist wirklich mal ein Beispielprojekt für Integration. Das ist tatsächlich richtig. Mit Black Panther zum Beispiel, ja. Wobei der ist. Ja, das ist auch der einzige, oder? Der ist leider. Sind wir schon an dem Punkt, wo wir über. Du darfst nicht spoilern, David. Du hast den Film gesehen, niemand über Story-Sachen aus Infinity War sprechen dürfen. Also über Infinity War darf man sprechen, natürlich. Also über den Snap darf man doch schon bestimmt. Ja, natürlich. Für viele ist das ja schon Popkultur. Rassismus. Das ist schon veraltet. Oder? Ich bin, dass die Hälfte weg, weggestaubt wird. Ich hab den Film ja jetzt schon gesehen. Und kann jedem nur sagen, ich wurde gestern gefragt, egal wie du es fandest, lohnt sich der Film? Und ich sagte, Kino lohnt sich immer. Also ich bin ja sowieso großer Fan davon, ins Kino zu gehen und Spaß zu haben da. Egal, ob der Film dann den eigenen Wünschen entspricht. Und ich glaube auch, also jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn du sagen würdest, der Film ist grottenschlecht und davon gehe ich nicht aus, würde ich sagen, nachdem ich jetzt über 20 Filme investiert habe in dieses Franchise, gehe ich da auf jeden Fall rein. Und das möchte ich vielleicht mal sagen, als derjenige, der hier als einziger gesehen hat, das ist wirklich ein Ende. Also das ist nicht nur ein... Ist das jetzt schon ein Spoiler? Das ist nicht nur... Nee, also insofern Ende, es ist ein... Sie sagen das ja auch selber. Es schließt die Saga ab. Es hört ja nicht auf mit dem Marvel Cinematic Universe. Die machen ja weiterhin Filme, aber du hast wirklich das Gefühl, dass diese 21 Filme, die es jetzt waren, oder 20, diese 10 Jahre zu einem sehr befriedigenden Ende kommen, wo du das Gefühl hast, so ab hier... jetzt, so wie es in den Comics ja auch immer diese Runs gibt, geht es jetzt einfach in die nächste Phase. Zwar so eine große übergreifende Phase. Es hat jetzt 3 Phasen gedauert, bis es jetzt zu diesem einen großen Ende gekommen ist. Ich bin sehr gespannt, was dann in der Zukunft noch kommt. Aber ja, also für die jetzt dachten so, vielleicht wird das jetzt dann doch wieder so ein Ding, wo so ein Fake-Out, nee, ist es nicht. Also ohne zu viel wegzunehmen, das fühlt sich sehr befriedigend alles an. Okay, also geht ins Kino, guckt euch diesen Film an. Er läuft ab jetzt tatsächlich im Kino. Sogar die besten Freundinnen gucken sich den beide an. Hashtag Werbung, wo wir schon gerade dabei sind. Ihr kommt ja zu unserem Podcast-Festival, ne? Ja. Das wird sehr schön, am 13.07. 13.07. waren wir letztes Jahr schon da. Da war es, ich glaube, ihr habt euch den wärmsten Tag aller Zeiten ausgesucht. Es waren 39 Grad. Mindestens. Es gab keinen Schatten. Es gab keinen Schatten. Und ich glaube, wir waren, glaube ich, mit so die wenigen, deren Podcast überlebt hat danach auch. Es gab doch so ein paar, die dann irgendwie, wo die Technik zurechtgeschmort ist. Ja, stimmt. Eurer nicht auch. So heute standen in der Sonne. Unser natürlich nicht. Ne? Was ist der Plan für dieses Mal? Habt ihr euch vielleicht direkt auf der Sonnenoberfläche dieses Jahr? Also eine Insel finde ich auch geil, weil dann können die Leute nicht weg, wenn sie unseren Podcast scheiße finden. Was letztes Jahr durchaus der Fall war bei einigen. Nee, also ich fand, das war Wahnsinn zu sehen, wie viele Leute da waren und wie viele Leute auch einfach mal 8 Stunden einfach nur Wort gehört haben. Also man ist da hingekommen und dachte so, ist alles ausgefallen, weil es auch in Teilen so leise war. Dieses Jahr wird es eine größere Durchmischung geben, es wird mehr Comedians geben, es wird Komikerinnen. Und es wird natürlich viele Podcaster geben und auch viel Musik und DJs. Also DJs hört sich immer so nach Ballermann an. Aber wir hatten ja letztes Jahr schon das Problem, dass gleichzeitig mit uns Gemischtes Hack war. Und du sagst halt... Also ist auch keine Konkurrenz für euch. Es ist insofern eine Konkurrenz gewesen, weil bei uns, wir redeten gerade über Obama oder Donald Trump, während drüben die Leute sich totgelacht haben. Und saß dann, wie die Leute alle so in kleinen Grüppchen... Gucken wir einfach mal, was da drüben passiert. Da guckten sie immer noch so rüber, so sehnsüchtig, weil bei uns gab es halt nichts zu lachen. Wir haben wieder die nihilistische Scheiße ausgepackt. Weil kurz vor uns hat Leila Lofeyer noch Penisse modelliert und dann kommen wir und reden über Auswanderung. War so ein richtiger Cockblock danach. Also es ist schön zu hören, dass mehr Komiker und mehr Musik und DJs auf der Bühne sind. Da passen wir richtig schön rein. Es wird lustig. Und wir haben uns auch so ein paar Specials überlegt. Es wird wahrscheinlich ein Boot da sein, so ein Wasserskiboot, was so richtig betrunkene Leute dann mit so einer Banane hinterherzieht. Ja. Und also so kleine Gimmicks haben wir. Versicherungstechnisch hat ihr auch gerade ausgestattet. Wie habt ihr euch das gedacht, so mit eurer Freundschaft? So habt ihr dieses Jahr vor, vielleicht... Wir haben viel ausgelagert. Also, die Festivalleitung übernimmt keiner von uns, also so ein richtiges Streitthema. Ich war ja letztes Jahr so ein bisschen in der Verantwortungsposition und das habe ich dieses Jahr abgegeben, um das einfach zu vermeiden. Es ist so, als ob man die Flitterwochen selber plant und dieses Jahr haben wir gesagt, das macht jemand anders für uns, ein Reisebüro. Nee, also wir planen sehr viel immer noch selber, aber wir haben jemanden im Team gefunden, auf der Buhmann sein kann. Genau. Sehr gut. Das ist gut, das ist wichtig. Ja. Ja, wir kommen vorbei, 13.07. freuen wir uns sehr. Und ganz wichtig vielleicht noch, Karten gibt es auf die-ohren.com und nur da. Machen wir nicht so schnell, unsere Zuhörer sind nicht so. die-ohren.com und nur da, weil wir uns gesagt haben, die Vorverkaufsgebühr können wir uns gleich sparen. Ich glaube, die Tickets im Early Bird sind jetzt bei 25 Euro. Ja. Und alle Gewinne, die das Festival erzielt, gehen an guten Zweck, an 4 Pfoten. Echt jetzt? Ja. Das ist ja geil. Haben wir euch noch, hängen wir gar nicht so an die dicke Glocke, ne? Wir machen da ganz mellow. Wir kriegen kein Geld. Nee. Ihr kriegt eine kleine Aufwandsentschädigung, eine BVG-Karte bis zum Insel. Nein. Wir auf die Insel. Wir haben noch gar nicht über Geld geredet, ne? Ach, ist doch egal, es hat doch Spaß gemacht. So. Das soll ich nicht immer sagen, ne? Ja, aber ist das denn überhaupt Werbung? Ist es Werbung, wenn man, wenn alles an einmal Spaß gemacht hat? Wenn man alles gespendet wird, ist das dann noch Werbung? Naja, es ist ja genauso Werbung wie zu sagen, Microsoft verschickt irgendein T-Shirt an einen Influencer, der sagt halt, guck mal, ich habe ein Microsoft-T-Shirt. Ja, nein, lass uns darüber nicht Microsoft diskutieren. Microsoft macht da Geld. Egal. Mach uns dieses Thema nicht auch. Ich möchte jetzt eine Sache machen, von der ich mir nicht sicher bin, ob es lustig ist. Und zwar hat mir jemand eine Studie geschickt. Und zwar wollten die mich dazu interviewen, da habe ich mir diese Studie durchgelesen und ich musste einfach mehrfach lachen. Zum einen ist diese Studie sehr von oben herab formuliert. Mag ich schon mal. Also wer hat diese Studie denn gemacht? Die Otto Brenner Stiftung. Ist wohl eine Stiftung, die ich laut Wikipedia, glaube ich, der IG Metall nahe ist oder sowas. Ja, ich hätte auch gedacht, die machen irgendwie Autos oder ganz so. Ganz weird, warum die eine Studie über YouTube machen. Auf jeden Fall haben die eine Studie gemacht, die haben sich irgendwie nur die Top 100 Kanäle in Deutschland angeguckt und haben daraus halt geschlussfolgert, super. Oh Gott, die Welt wird enden, YouTube ist nur Müll. Und teilweise, um eben Lesern dieser Studie zu verdeutlichen, wie so YouTube-Videos aussehen, weil sie das auch wirklich für so ein Publikum geschrieben haben, was gefühlt noch nie einen Browser geöffnet hat, haben sie halt einfach mal so Videos zusammengefasst, unter anderem auch, wie so ein typisches Influencer-Video aussieht. Ich lese jetzt einmal hier die wissenschaftliche Zusammenfassung des Videos Fremder BH im Bett WG Wars von Bullshit-TV vor. Von wem? Bullshit-TV. Gezeigt wird hier ein sogenannter Prank, ein beliebtes YouTube-Format, in dem einer der Akteure einen Streich spielt und dessen Reaktion ausgiebig dokumentiert wird. Shirin David versteckt eigenhändig einen fremden BH in Chris' Bett und gibt dann vor, diesen nichtsahnend gefunden zu haben. Folgerichtig macht sie Chris eine große Szene. Der vermutet zwar recht früh im Laufe des 12-minütigen Videos, dass es sich um einen Prank handeln könnte, steigt aber voll in das ausgiebige Streit- und Schreigespräch ein, das Shirin David durch Schimpftiraden über die angebliche Untreue befeuert. Ein anderer eingeweihter Bullshit-Akteur kichert derweil vor der Kamera und bezieht so den wissenden YouTube-Zuschauer mit ein. Als der Prank zu guter Letzt aufgelöst wird und Shirin sich Chris um den Hals wirft, scheint dieser einigermaßen verärgert zu sein. Also es liest sich wie so eine Bravo, Fotolove-Story. Folgerichtig finde ich dann schön. Folgerichtig macht sie ihm eine Szene. Also es ist ganz skurril, aber sie haben daraus dann aus diesen Videos, die sie untersucht haben, sind es nicht viele, haben sie 12 Zutaten, die ein Influencer für die Produktion eines professionellen YouTube-Videos braucht. Okay. Könnt ihr bitte, ja, ich habe Stift und wir brauchen das. Okay, beste Freundinnen YouTube-Kanal. Eins. Es startet mit einem kurzen Ausschnitt, der die beste Szene aus dem Video zeigt, aber auch nicht zu viel vorwegnimmt. Das ist übrigens eine Sache gewesen, die Christoph Krachten, ist früher bei Mediakraft gewesen und gilt als YouTube-Guru, uns auch bei Giga damals schon hat gesagt, ihr müsst immer gleich was, ihr müsst die Highlight-Szene, ihr müsst das, was bei euch so richtig knallt im Video. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Video-Review zum neuen Tomb Raider-Spiel. Ja, was knallt da so richtig? Nicht. Okay. Du knallst gleich. Jetzt haben wir das schon mal zwei. Es folgt ein Trailer mit einem Logo des Formats, dann begrüßt der Protagonist seine Community mit der immer gleichen Formel. Zum Beispiel, hey, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Wer sagt denn das nochmal? Ich glaube, Sami Slimani. Ja, das kenne ich sogar. Drei, der Influencer spricht direkt zum Zuschauer, ganz so, als würde er mit ihm reden. Vier, er ist extrem aufgeregt, weil es in diesem Video um ein besonders spannendes Thema geht. Männliche Influencer gestikulieren auch gerne wild wie Hip-Hopper und sprechen ihre Zuschauer bevorzugt mit Alter oder Digger, Hochdeutsch Dicker, an. Weibliche Influencer bevorzugen als Gefühlsäußerung Oh my God in der Infobox des Videos als OMG ausgeschrieben, das in stimmlicher Variation mehrfach wiederholt wird. Da hat wirklich nicht jemand wissenschaftlich Videos angeguckt, ja, und ist auf diesen Schluss gekommen. Ich sehe so einen alten Typen in so einer weißen Kittel vor, in so einem davor Labor. Sagt so, sie sagt gerade, oh mein Gott. Leider muss ich gestehen, dass das, was er bis jetzt schreibt, auch mein Eindruck ist von YouTube. Es trifft zu. Also deswegen ist es, muss auch, muss ihn das auch ist aber das, was, ne, was viele sagen. Das sind die Top 100. Also genau. Beziehungsweise ja. Die, wo die auffallen, weil sie mit dieser Scheiße erfolgreich genau. werden. Die quantitativen Top 100, ne? Also nicht die qualitativen. Nee, qualitative gibt es ja leider nicht. Nee, das seid ihr in den Top 100? Nein. Nee, deswegen können wir auch drüber herziehen. Weit entfernt davon. YouTube hat seine eigene Sprache. Die muss selbstredend auch im Video gepflegt werden. Ich bin impressed. Ich bin real, in Klammern Englisch. Oder das ist ja mega. Das sind auch alles Zitate, ne? Also das sind alles mit Videoquellen belegte Zitate. Ah, ja. Aber gut, dass hinter Ich bin real noch Englisch geschrieben wird. Englisch. Ich, Sprache, ich das bin ist. Real. Ich bin da, ja. Aber ganz ehrlich, das als Vortrag ist doch noch viel geiler. Da so irgendwie so ein Housebeat drunter und schon hast du einen Hit. Ja. Geschmackspräferenz jedweder Art werden nun deutlich artikuliert, um kulinarische oder ästhetische Übereinstimmung mit dem Publikum zu ermöglichen. In Klammer, Zitat, ich liebe frische Gurken, ich stehe total auf Rolex oder wollte ich schon immer mal haben. Mhm. Acht. Authentizität ist das A und O des Influencers. Selbst wenn er alles genauestens vorbereitet hat, sucht er vor laufender Kamera mal immer wieder nach Utensilien, die er für seinen Dreh benötigt. 9. Die Kamera wackelt ab und zu hin und her, damit es nach Amateurvideo aussieht. Also ich habe so ein bisschen, das Gefühl, genau, die denken so, das ist alles so durchchoreografiert, ja. Und da ist irgendwann, leider nicht, leider nicht. Die Schnitte wirken mitunter willkürlich. Der Influencer beendet einen Satz, Schnitt, er redet weiter. Offenbar wurde ein Versprecher herausgenommen. Ansonsten wirkt die Videoproduktion hochgradig professionell. Die ein- und ausgeblendete Musik, die Bildfolge, selbst die lustig reingeschnittenen Schnipseln aus anderen Videos und nicht zuletzt Special Effects. Special Effects? Die kommen halt noch aus einer ganz anderen Zeit, wo ganz andere Schnittprogramme benutzt ich wurden. Ich glaube auch, ja. Ein Schnitttisch war. Also. Ja, ja, es ist ganz bei vielen siehst du das, wenn so Morphing-Programme benutzt werden, wenn sie irgendwie was Blödes oder Lustiges sagen, dann verzieht sich so das Gesicht. Das ist ja gerade der große Hype bei ganz vielen, dass dann so große Augen oder so machen, also wie so die Instagram-Filter. Anstatt Jumpcuts. Statt Jumpcuts oder so um etwas, ne, er sagt so OMG und dann werden die Augen plötzlich groß. Das siehst du bei vielen. So, wir haben noch 3 Punkte. Benutzt ihr das auch? Nee, bei uns sind die Infos das, was knallt. Wisst ihr? Achso, wie in diesem Tomb Raider. Genau, ich müsste quasi mein ganzes Video vor dem Video laufen lassen, wenn ich nur das zeigen will, was knallt. Jetzt kommt der beste Part. Also in Teilen habe ich so das Gefühl, ich bin mir unsicher, ob das wirklich Teil dieses wissenschaftlichen Dings ist oder ob die nicht einfach zufällig irgendwie ein Satire-Ding gefunden haben und das da abgedruckt haben, ohne es zu merken. Weil da steht hier, jetzt kommt, bevor es zum Hauptthema geht, unternimmt der Influencer noch einen kurzen Ausflug in sein Alltagsleben. Er frühstückt, unterhält sich mit seinem Partner, er fährt Auto, kommt gerade mit frisch gewaschenen Haaren aus dem Badezimmer oder er kauft doch schnell was ein, das er unbedingt braucht. Das wirkt menschlich. Also man sieht, hey Leute, heute geht's um das und das und dann erstmal 10 Minuten lang einkaufen. Das duschen. Machen ja viele Vlogger. Deswegen sind diese Videos ja alle 15 Minuten lang, ohne dann tatsächlich, weil ich mir bei ganz vielen Sachen, wo schon der Titel eigentlich enthält, wo ich genau weiß, da kannst du ja nicht lange drüber sprechen. Da knallt schon der Titel. Da knallt der Titel und sagt schon alles und dann geht's trotzdem 15 Minuten. Spätestens am Ende des Videos, aber meistens schon vorher, kommt die Aufforderung, der Zuschauer soll den Kanal abonnieren, in Klammern kostenlos, Ausrufezeichen, um den angeschauten Videos einen Daumen hoch geben, den entsprechenden Button unterhalb des Videos anklicken. Sagt das heißt, noch jemand kostenlos? Kostenlos abonnieren? Das hat ich glaube, die einzige Person, die ich tatsächlich kenne, die das immer gemacht hat, ist Nilam. Also darum, die hat immer kostenlos abonnieren gesagt und ich hatte immer das Gefühl, dass das tatsächlich auch was bringt, weil glaube ich viele Leute tatsächlich da, also gerade am Anfang von YouTube. In der Anfangsphase von YouTube. Aber jetzt inzwischen vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Also wir haben es beim Podcast am Anfang auch gesagt, weil kostenlos Podcast bei vielen Gefühl kosten. Ja, meine Freundin hat ja einen Podcast gestartet mit einer anderen YouTuberin auch zusammen und dadurch dann so eine ganz neue Beste Zielgruppe. Beste Mutterfreundin. Bist du Mutterfreundin, heißt der? Nee, aus dem Kinderzimmer heißt der. Da ist quasi die weibliche Variante von euch. Zwei Mütter reden über das Muttersein. Und ums Kerl flachlegen. Und da hat tatsächlich ein Großteil dieser Zielgruppe, die halt also weil es halt um Mutterthemen auf dem YouTube-Kanal geht, entweder junge Mädchen oder halt tatsächlich ältere Mütter sind, hatten alle gar keine Ahnung, wie das mit dem Abonnieren funktioniert. Also haben viele dann gefragt, so wie ist denn das, wie mache ich das? Also ich glaube, sowohl bei Jungen als auch bei Älteren, also wir sind genau in diesem Sweet Spot so zwischen 16 und 36 oder sowas, wo halt noch sozusagen dieses Internetwissen da ist und alles, was davor oder danach ist, wird es dann vielleicht schon wieder schwierig. Wenn man sagen muss, David ist hier der 36-Jährige. David, Entschuldigung. David ist noch knapp drin. Ich bin 37. Okay, David ist raus. Bist du? Nein. Doch, ich werde 38 dieses Jahr. Ich bin der Älteste. Oh, David, warum weißt du das? Du benutzt eine gute Feuchtigkeitscreme, ne? Oder? Ja, das ist der Alkohol konserviert. Ah, denke ich. Die Community wird auch noch auf andere Weise eingebunden. Sie darf Anregungen geben oder darüber abstimmen, welches Thema der Influencer aufgreifen soll. Und 12, es muss immer spannend bleiben, damit der Zuschauer nicht schon vor Ende des Videos aussteigt oder tatsächlich kurz nach Beginn. Das heißt aber nicht, immer neue Ideen für Handlungen zu entwickeln, sondern vielmehr bis zum Höhepunkt zu strecken und den geeigneten Zuschauer auf die Folter zu spannen. Aber auf ihre eigentliche Handlung reduziert, können die meisten Videos 3-4 Minuten dauern. In der Regel sind sie aber 7 bis 20 Minuten ausgedehnt. Ist das nicht die Beschreibung eines Pornos? Hört's ein bisschen vielleicht an. Auch. Welcher? Also gibt es doch fast keine mehr, wo du wirklich dieses Ding hast, so, hallo, ich bin hier zufällig gestrandet mit meinem Auto, können Sie meinen Kolben verlegen? Das macht doch keiner mehr. Du hast doch. Nee, aber trotzdem ist es skippbare Handlung in einem Porno, würde ich sagen. Also es gibt immer noch, ich glaube, wir können ja gleich bei euch darüber reden, dass also unbedingt noch bei den besten Freundinnen einschalten. Es gibt ja immer noch die hochklassig produzierten mit Geschichte, glaube ich. Und Robin war ja zum Beispiel mal im Pornostar. Nee, der war im Valley. Ich war im Valley mal. Ich habe mal Pornostars getroffen. Und mit denen auch über die Pornoproduktion. Da reden wir gleich drüber. Okay. Wir kommen hier bei uns jetzt lieber zum Ende mit einer kleinen, mit einer lustigen Story, die fand ich nämlich sehr witzig. Das habe ich vorhin schon mal kurz gespoilert. Samsung Galaxy Fold soll jetzt, ich glaube, im Mai erscheinen und ist der, nee, jetzt nicht mehr. Das große doch. Also das finde, nee, ich sehr, es wurde jetzt verschoben. Wurde verschoben? Ja, wurde verschoben. Weil letzte, als ich dir die Meldung geschickt hatte, hieß es noch, nee, Samsung hält auf jeden gestern, Fall dran fest. Aber gestern haben sie es verschoben. Die haben das nämlich an mehrere auch Technik-YouTuber und Influencer und so geschickt, unter anderem Marcus Brownlee, den du ja, glaube ich, sehr gerne guckst. Und das Ding da ist, es ist, glaube ich, nochmal doppelt Marquez so hoch, doppelt so groß wie so ein normales Handy, und der Trick daran ist, du kannst es falten. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum das notwendig ist. Wahrscheinlich eher, um zu sagen, du hast, weil das stört ja ganz viele, so ein iPhone XL oder so, wenn das so groß ist, passt es nicht mehr in die Tasche, und möglicherweise hast du so den großen Bildschirm, und wenn du es dann faltest, passt es wieder rein. Das ist ein rein. iPad Mini, was du mitnehmen kannst in der Tasche. Ist das, aber passt das dann trotzdem von der Länge auch in die Tasche? Von der Länge ist es wohl ein bisschen zu lang, und es ist natürlich auch immer noch zu breit. Also ich glaube, der Grund, das haben auch jetzt die meisten Tech-Reviewer eigentlich bei sich gesagt, ist so, es kostet halt auch $2,000. Ne? Aber das ist halt dafür einfach so ein... bist du fast bei Kollegen. Ja, wollte ich sagen. Ja, genau. Boss-Transformation oder Alpha. Will ich jetzt das neueste technologische Handy? Will ich jetzt Handy ein kaputtes oder? Handy oder ein Alpha sein? Das hätte er ja auch direkt in deine Werbung mit einfließen lassen können. Spart Handy euch das Galaxy Fold. Kaufen, wenn du bei Kollegen warst. Ja. Oder eine Hälfte des Galaxy Fold kannst doch als Preis in der Goodie. Ja. Aber also die meisten Leute sind der Meinung, es ist quasi die Zukunftstechnologie, und es muss sich halt jetzt erstmal entwickeln, und du brauchst halt erstmal ein Flagship, was halt die harten Geeks sich kaufen, so wie bei Google Glass, was dann nie wieder irgendwie marktreif geworden ist, aber trotzdem Leute sich damals schon gekauft haben. Für doch, wahrscheinlich als Snapchat-Brille. Als Snapchat-Brille ist es dann marktreif geworden. Ja. Aber es ist, ja, oder der Microsoft Surface Table und so, es gab ja so, oder, ne, das kommt noch. Das kommt noch. Aber es gab, also, ne, es gab auch im letzten Jahr zehntausende Produkte, wo Leute, die man auch tatsächlich schon kaufen konnte für irre Summen, und die HoloLens. Sind dann nie trotzdem marktreif geworden. HoloLens ist auch sowas, ja. Technik ist am Ende wie ein riesen Brainstorming. Genau, ich. Ja. Ab und zu darf man. Ja, aber in dem Fall haben sie halt Leute öffentlich brainstormen lassen, ob sie es gut finden oder nicht. Nicht auf Marktreife, du wirfst ja ein Projekt nicht. Kritik findet immer nur beim Kunden statt, bitte. Da finde ich es unklar. Gerade für 2000 Euro, und das, was ich den größeren Fail daran finde, ich meine, okay, dass die Displays kaputt gehen, ist eine Sache, was man da immer wieder sah auf den Bildern, ist, dass eine Seite funktionierte, die andere war völlig zerstört zum Teil, aber auch deswegen, weil fast alle dieser YouTuber oder Influencer eine Folie, die darauf angebracht war, abziehen wollten. Ja. Und wie sich dann herausstellte, hat Samsung eine Pressemitteilung rausgegeben, das ist eine, die wichtig für die Struktur ist. Das ganze Ding zerfällt praktisch, wenn du diese Folie abziehst. Das ist natürlich wie so ein Screen-Protector, den du abziehen kannst, die auch an der Ecke so quasi wie so ein Moment, wo du dran rumfummeln kannst. Wie so ein Nippel, genau. Und aber wirklich, das ist so eine herausstehende Ecke. Nee, aber das ist halt, es ist halt nicht screenfüllend drauf. Okay. Das heißt, es ist so leicht an der Ecke zum Beispiel. Ich habe das total. Es gibt ja Leute, die lassen die drauf. Ich, also sobald ich irgendwo eine Folie sehe, muss die damit weg. Ja, also das ist so ein richtiger. Ich benutze das Teil jetzt. Genau, so ein richtiger Reflex, der sich bei mir einsetzt. Auch bei anderen. Ich ziehe auch bei anderen, die seit einem Jahr die Folie drauf haben, weg damit. Das schonst du nicht. Kennt ihr so Leute, die Kunststofffolien über Sofas haben, um die zu schonen? Ja. Was? Gibt ich, ich kenne niemanden persönlich. Aber schon mal gesehen, ne? Im Fernsehen, im aber nicht im echten Leben und im Porno. Ich weiß, dass es da so Folien gibt, die man sich übers Bett machen kann. So in, wenn man das für Inkontinenz vermietet. Nee, für also für ich so, habe gerade das Wort gehört, was du da sagen wenn du so für Schwule kannst du dir so, das ist so ein Bettbezug. Falls du auf Öl stößt. Zum Beispiel, ja. Nee, für so, genau, so für Körperflüssigkeiten, die nicht aufs Bett sollen oder die anderen Möbel beschmutzen sollen. Welche Körperflüssigkeiten sollen denn aufs Bett? Ja, Ohrenschmalz zum Beispiel. Okay. So, und um wieder zurückzukommen zum Thema. Ist sind wir jetzt von Handys darauf? Finde ich Galaxy Fold. Wir wahnsinnig ihr haltet einfach nicht aus, ihr wollt rüber zu Porno. Das macht hier heute alles gar keinen Sinn, aber wir sind auch durch. Die ganze Zeit dabei. Also ich muss immer sagen, ist scheiße gelaufen, aber sie haben es jetzt verschoben und ich muss auch sagen, also... Aber was willst du denn da? Also das Einzige, was sie definitiv machen sollten, ist eine Meldung, die irgendwo steht. Nein, nicht die Folie abziehen. Das haben sie jetzt schon eingeführt. Aber sie haben es vielleicht ein bisschen verkackt, dass sie das schon frühzeitig an irgendwelche YouTuber rausgeschickt haben oder auch andere Technik-Reviewer. Aber ist ja gut, weil so haben die das jetzt schon öffentlich rausgefunden, bevor es an irgendwelche Konsumenten gegangen ist. Anscheinend haben die aber irgendwie keine Beta-Tester bei sich im Haus, wer weiß. Keine QA. Aber ich finde es tatsächlich... geil von Samsung, weil ich finde, das ist ein geiles Produkt und ich freue mich darauf, wie das vielleicht dann in 10 Jahren aussieht, wenn es tatsächlich... Nicht mehr 2000 Euro kostet. Genau, wenn es nicht mehr 2000 Euro kostet und wenn unsere Smartphones halt einfach so aussehen, dass du sie halt wie so Papier falten kannst in die Hosentasche stellen, dann fliegt es irgendwie raus. Das muss ich vorstellen wie früher, wo man diese Schnapper gebaut hat, wo dann so, willst du mit mir gehen und dann hast du eins aufgemacht, war ja, nein, vielleicht mal ficken und jetzt kannst du dann halt... Jetzt kannst du es digital machen. Jetzt kannst du es digital machen. Ja, keine WhatsApp mehr versenden, sondern das Handy rüberreichen. Ja. Wie so ein Papierflieger. Ja. Genau, du faltest einfach dein Handy als Papierflieger. Weißt es im Unterricht. Wieder ins Auge gestochen. Wissen, wer geht? Ja, damit kommen wir zum Ende. Wir nochmal die Meldung. Der Podcast Nie gehört, den solltet ihr auf definitiv... ja, gibt es auf iTunes, auf Spotify oder auch einfach unter podstars.de/Stimme. Außerdem geht ins Kino, guckt euch Avengers Endgame an, #Werbung. Und außerdem geht zu den besten Freundinnen. Max und Jakob reden da über... Was redet ihr eigentlich so? Wir reden gleich zusammen über, warum Männer Pornos gucken und da seid ihr beide Experten. Ab geht's. Ich glaube, ich kenne sie alle. Ja. Dann tschüss. Ciao.